Erster Gott sprach zu Jehu über den König Baesa. Zweiter Gott sagte, ich habe dich zum König gemacht. Aber du tust böse Dinge wie Jerobeam. Mein Volk macht jetzt auch Fehler. Dritter, darum mache ich deine Familie weg. Dein Haus wird wie das Haus von Jerobeam sein. Vierter, wer in der Stadt stirbt, den fressen Hunde. Wer draußen stirbt, den fressen Vögel. Fünfter, andere Geschichten über Baesa stehen in einem Buch. Das Buch heißt Geschichte der Könige von Israel. Sechster, Baesa starb und wurde in Tirza begraben. Sein Sohn Ela wurde der neue König. Siebter Gott schickte Jehu zu Baesa. Baesa tat viele böse Dinge. Er tötete auch die Familie von Jerobeam. Achter, Asa war König in Juda. Da wurde Ela König in Israel. Er war 2 Jahre König in Tirza. Neunter, Simri war ein Diener von Ela. Er wollte Ela töten. Ela war betrunken im Haus von Arza. Zehnter, Simri kam und tötete Ela. Das war im Jahr 27 von König Asa. Simri wurde König. Elfter, Simri tötete alle Leute aus der Familie von Baesa. Er ließ keinen Mann am Leben. Auch Freunde starben. Zwölfter, so machte Simri die Familie von Baesa kaputt. Gott hatte das durch Jehu gesagt. Dreizehnter, Baesa und Ela hatten viele Fehler gemacht. Sie dienten falschen Göttern. Das machte Gott sehr böse. Vierzehntes, mehr über Ela steht im Buch der Könige von Israel. 15. Simri war nur 7 Tage König in Tirza. Das Volk kämpfte gerade bei der Stadt Gibbeton. 16. Die Soldaten hörten, Simri hat den König getötet. Da machten sie Omri zum König. Omri war ihr Chef. 17. Omri und die Soldaten gingen nach Tirza. Sie wollten die Stadt gewinnen. 18. Simri sah, die Stadt ist verloren. Er ging in den Palast. Er zündete das Haus an und starb. 19. Er starb wegen seiner Fehler. Er tat, was Gott nicht gefällt. Er war wie Jerobeam. 20. Mehr über Simri steht im Buch der Könige von Israel. 21. Das Volk Israel war geteilt. Die eine Hälfte wollte Tibni als König. Die andere Hälfte wollte Omri. 22. Die Leute von Omri waren stärker. Tibni starb und Omri wurde alleiniger König. 23. Omri wurde im Jahr 31 von Asa König. Er war 12 Jahre lang König. 24. Omri kaufte einen Berg von Sema. Er zahlte viel Silber. Er baute dort die Stadt Samaria. 25. Omri tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er war schlimmer als alle Könige vor ihm. 26. Er lebte wie Jerobeam. Er diente falschen Göttern. Gott war deshalb sehr böse. 27. Mehr über Omri steht im Buch der Könige von Israel. 28. Omri starb und wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde der neue König. 29. Ahab wurde im Jahr 38 von Asa König. Er war 22 Jahre König in Samaria. 30. Ahab tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er war noch schlimmer als Omri. 31. Er tat die Sünden von Jerobeam. Er heiratete Isabel. Er diente dem Gott Baal. 32. Er baute einen Altar für Baal. Der Altar stand in einem Haus in Samaria. 33. Ahab machte auch eine Figur für Aschera. Er machte Gott sehr böse. Er war der schlimmste König. 34. Hiel baute die Stadt Jericho wieder auf. Dabei starben seine Söhne Abiram und Segub. Gott hatte das früher gesagt.